Honig sein Geld nur noch erzählt. Drum seht euch vor und lasst euch nicht gleich fangen, denn jede Frau hat eines nur im Sinn. Mir ist es auch genau schon so ergangen und nun häng ich in ihrer Schlinge drin. Ein guter Mann kann nicht in Frieden leben, dem Adam war es damals auch nicht recht. Ein jeder wird sich einmal ihr ergeben, die Frauen sind das stärkere Geschlecht. Doch irgendwie kann's auch ganz gut.